Yeah, bonsoir. Comment nous y est? Bien content de nous là. Jazz la relé. Jazz la relé. Mais nous, Festival Racine, nous bouillons Racine. want a pretty woman as to sell me ground provision, me kid, me corn, me fig and cassava. Oh, I want a pretty woman as to sell me ground provision, me kid, me corn, me fig and cassava. Oh, I want a pretty woman as to sell me ground provision, me kid, me corn, me fig and cassava. I want a pretty woman as to sell me ground provision, oh, me kid, me corn, me fig and cassava. I want a pretty woman as to sell me ground provision. Oh, me kid, me corn, me pig and cassava. Oh, I want a pretty woman as to sell me ground provision. Oh, me kid, me corn, me pig and cassava. Want a pretty woman as to sell me ground provision, oh, me kid, me corn, me fig and cassava. I want a pretty woman as to sell me ground provision, me kid, me corn, me fig and cassava. Want a pretty woman as to sell me ground provision, me kid, me corn, me fig and cassava. Want a pretty woman as to sell me ground provision, me kid, me corn, me fig and cassava. Want a pretty woman as to sell me ground provision, me kid, me corn, me fig and cassava. Oh, I want a pretty woman as to sell me ground provision, me kid, me corn, me fig and cassava. Oh, I want a pretty woman as to sell me ground provision, me kid, me corn, me fig and cassava. I Want a Pretty Woman heißt dieses Lied. Gesungen wurde es von Alan Lovelace. Henry Williams begleitete ihn dabei mit Fußstampfen und mit einem Instrument, das Quaqua heißt. Die Aufnahme entstand im Nordosten der Karibikinsel Trinidad, im Ort Toco. I Want a Pretty Woman ist eines von ca. 350 Liedern, die die beiden Anthropologen Melville und Francis Herskovitz während eines Forschungsaufenthalts in Trinidad aufnahmen, im Sommer 1939. In der kreolischen Gemeinde von Toco dokumentierte das Ehepaar Herskovitz eine reiche Musiktradition zwischen Kalypsos, Tanzliedern, Spirituals der Baptistenkirche und westafrikanischen Yoruba-Songs. Das Lied, das gerade zu hören war, heißt, wie gesagt, I Want a Pretty Woman, und Alan Lovelace singt dann nicht von der gängigen Sehnsucht nach einer attraktiven Partnerin, sondern von wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Ein Mann arbeitet auf dem Feld und für den Verkauf von Bananen, Sweet Potatoes, Corn und so weiter wünscht er sich eben jene Pretty Woman. Offensichtlich erwartet er sich davon einen höheren Gewinn. I Want a Pretty Woman wurde zusammen mit 33 weiteren Songs aus der Herskovitz-Sammlung 1998 auf CD veröffentlicht. Bisher hatten nur universitäre Kreise Zugang zu diesen Aufnahmen. Die CD trägt den Titel Peter Was a Fisherman, erschien bei Rounder Records und bietet, wie bei diesem Label üblich, auch noch ein sehr informatives Booklet. Los ging die Reise in die Karibik mit der Gruppe Ram aus Haiti. In Port-au-Prince fand 1995 das bisher leider einzige International Haitian Roots Festival statt. Die Gruppe Ram spielte da, Celia Cruz aus dem benachbarten Kuba, Wycliffe Jean von den Fugees machte einen Ausflug in sein Heimatland Haiti und sogar eine Band aus Schweden war angereist, um Musik aus Haiti zu spielen, unterstützt von Musikern, die dort geboren wurden. 1997 erschien eine CD, die Ausschnitte aus diesem Festival präsentiert. Sie heißt Bouillon Raisin, erschien bei dem Label Tropical Music aus Marburg. Musik aus der Karibik hat nicht erst seit Harry Belafonte Menschen mit Wohnsitz jenseits dieser Inseln begeistert. Diese Musik aus Martinique zum Beispiel. Venezuela, oh, Chavina, prends passeport pour retourner. Mais Dieu a trop émaillé, y a rien à faire ou bien faire ça. Reisten der Klarinettist Alexandre Stelio, der Geiger Ernest Leardet und der Posaunist Archange Saint-Hilaire von ihrer Heimat Martinique nach Paris. Jazz aus den USA war dort schon in den 20er Jahren in Mode gekommen und es gab in Paris Ende der 20er Jahre bereits einen Club, in dem Amateurmusiker Musik aus Martinique spielten. Die drei Profis aus Martinique wurden schließlich mit dem Pianisten Victor Collard und dem Schlagzeuger Orphelien zur Hausband in dem Tanzpalast Le Bal Nègre. Noch im Jahr ihrer Ankunft nahmen sie die ersten Platten auf, als Orchestre Antillais de Alexandre Stelio. Die Sängerin des Beginn-Liedes gerade heißt Jean Rosilette und das Lied heißt Ah, Gad Chabin La, gesungen in einer franco-kreolischen Mischsprache, die ich leider gar nicht verstehe. Erschienen ist dieses Lied zusammen mit 22 weiteren Beguins aus Martinique auf einer CD des Labels Ahuli, Au Bal Antillais, heißt die Platte. Von der Beguin-Begeisterung in Paris der späten 20er und der 30er Jahre zu einer anderen Art karibischer Musik, diese hier begeisterte erstmals Mitte und Ende der 60er Jahre auch weiße Jugendliche in England. Lucky Seven! Thank you. Seven. Musikalische Perlen aus der Karibik geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik aus Jamaika und Trinidad. Los ging's mit den Scatterlights anno 1965. Die haben ihre Nummer auch selber angesagt und abgesagt. Lucky Seven heißt das Stück der Scatterlights. Leider kann ich nicht sagen, wer da der Vokalartist war. Die Rhythmus- und Klangeffekte, die er bloß mit seiner Stimme erzeugt hat, sind für viele Ska-Nummern typisch. Ich habe so etwas das erste Mal bei den Equals gehört, in deren Nummer Poor Man. In der Band um Eddie Grant waren ja auch zwei Jamaikaner, Sänger Dirk Gordon und sein Zwillingsbruder, Gitarrist Lincoln Gordon. Ein Element dieses Vokalstils ist eine Art Hyperventilation, ein forciertes Ein- und Ausatmen beim Singen, das auch aus religiösen Zeremonien in der Karibik bekannt ist. Bei diesen Gelegenheiten ist so etwas nicht nur ein musikalisches Gestaltungsmittel, die Hyperventilation ist auch ein Weg zu religiösen Transzendenzerlebnissen. Nach den Scatellites war dieser Vokalstil in einem Ausschnitt aus einer Totenwache auf Trinidad zu hören. Das Lied Crow Mammy Crow wurde von Cyrus Smith und Kollegen gesungen. Bongo wird diese Liedart genannt. Solche Lieder sollen an die Geister des Verstorbenen und seiner Vorfahren erinnern und sie beruhigen. Ihr Inhalt ist oft satirischer Natur. Die Aufnahme wurde 1962 von Alan Lomax in Diego Martin auf Trinidad gemacht und ist auf einem vorzüglich annotierten CD-Sampler letztes Jahr veröffentlicht worden. Caribbean Voyage heißt die Platte. Das letzte Stück der Trilogie kam wieder aus Jamaika, von dem Gesangsduo The Impressions, aufgenommen unter der Regie des zu Recht legendären Lee Perry. Wann genau, ist dem CD-Booklet nicht zu entnehmen, vermutlich 1969 oder 70. Der Sampler mit Lee Perry-Produktionen präsentiert Aufnahmen aus den Jahren 1969 bis 1973. Die Nummer wurde nicht nur in Jamaika ein Hit, ich habe sogar eine Coverversion davon gefunden, aufgenommen, wieder von einem Gesangsduo, diesmal von The Draytons 2, begleitet von dem Luna 7 Orchestra. Hier also The Draytons 2 aus Barbados mit ihrer Version von Tightened Up. Loi,

Musik aus der Karibik gibt's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein Ausflug auf die Inseln Barbados und Haiti. Zuerst sangen die Draytons 2 aus Barbados Tighten Up, eine Nummer, die ursprünglich aus Jamaika kam. Tighten Up war ein Hit des Duos The Impressions. Geschrieben wurde die Nummer von Lee Perry. Von Barbados ging's nach Haiti. Der Sänger heißt Gesney Henry. Er benutzt den Künstlernamen Coupé Chloé und die Nummer mit einer mal ganz anderen Art von Sprechgesang heißt Killy Boy. Zu finden auf einer CD, die 1997 produziert wurde. Sie heißt The World of Coupé Chloé International. Musik aus Haiti hat viel mit der afrikanischen Musiktradition zu tun, aber es gibt dort auch eine Liedtradition mit europäischen Wurzeln. Orchester Jazz Corando mit einem Lied über Zwillinge. Les Deux Jumeaux heißt es. Die Aufnahme wurde 1972 in Port-au-Prince auf Haiti gemacht. Das Lied ist Teil einer städtischen Popularmusik, die stark von den französischen Elementen der Kultur auf Haiti geprägt ist. Neben den Merengue wurde auch der spanische Bolero-Rhythmus in diese Tradition integriert, im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Das Lied über die Zwillinge ist so ein Lied im Bolero-Rhythmus. Zu finden ist es auf einer abwechslungsreichen CD mit Stippvisiten in diversen karibischen Musikkulturen. Caribbean Island Music heißt die CD, erschienen bei dem Label Nonesuch. Wer Trinidad sagt oder denkt, dem oder der fallen vielleicht als erstes Steel Drums ein. Die gab es aber noch gar nicht, als diese Musik gemacht wurde, King Radio mit seiner Beobachtung, dass die Frauen letztlich die Klügeren sind. Man smart, woman smarter. Let us put men and women together, pull out the fine of which one is smarter. Some say men, but I say no. Women got women are like Lababo, or not me. There's some people who say that the men leading the women astray, but I say, or that the women of today smarter than men in every way. Ever since the world begun, women was always fooling men. And if you listen to this radio attentively, I'm gonna show you all the women smarter than me, or not me. It's the people who say that the men leading the women astray, but I say, oh Lord, that the women of today smarter than men in every way. Samson was the strongest man long ago. No one could have beat him, as we all know. And when he clashed with a woman on top the bed, she found out that the strength was in the Jehovah's head. Oh, not me. There's some people who say that the men leading the women astray, but I say, oh Lord, that the women of today smarter than men in every way. I was treating a girl up a safari, and listen how she used up the brains on me. I was giving her my money all the time, and she was giving me shots with a friend of mine. Oh, not me. It's some people who say that the men leading the women astray, but I say, oh Lord, that the women of today smarter than men in every way. If you capture a girl with a pretty dance, by taking her home, you feel you get the chance. And when you reach up to home, she tell you lives alone. And when she open the door, she'll meet the next man home. Oh, not me. It's the people who say that the men leading the women astray, but I say, oh Lord, that the women of today smarter than men in every way. Now listen, how the women does use the stool when they know that they get everything from you. They mean to tie up their hair, that is all they pick. Oh, wait until you come in to cry out headache. Oh, not me. It's the people who say that the men are lost, leading the women astray, but I say, mama, that the women of today smarter than men in every way. I was supporting the woman independently, and she promised faithfully to make a child for me. And when the baby born, I went to see, the hair was straight, it was a Portuguese. Oh, not me. Oh, lost in the people who say, oh, Lord, men lead the women astray, I say, oh, that the women of today smarter than men in every way. Musiker aus Trinidad in einem New Yorker Studio anno 1936. King Radio und Kollegen waren das, mit einem Kalypso zum Thema Geschlechterkrieg. Man smart, woman smarter. Der Filmschauspieler Robert Mitchum hat diesen Song etwa 20 Jahre später auch sehr überzeugend gebracht. Die Songform des Kalypsos kann als Vehikel für alle möglichen Themen genutzt werden. Für Philosophisches, aktuelle politisch-gesellschaftliche Ereignisse, Geld und eben die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Letztere werden fast ausschließlich aus männlicher Perspektive gesehen, und so humorig diese Kalypsos daherkommen, ob Frauen bei Kenntnis so mancher Texte daran Gefallen finden könnten, bleibt offen. Um Musik aus der Karibik geht's in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. St. Thomas heißt das nächste Stück, so benannt nach einer der Virgin Islands. Der Saxophonist, der gleich die Kalypso-Melodie spielen wird, wurde zwar in New York geboren, aber seine Vorfahren lebten in der Karibik und solche Melodien waren ihm von Kindesbeinen an vertraut. Thank you. Saxophonist Sonny Rollins mit Variationen über eine Calypso-Melodie. St. Thomas heißt das Stück, zu finden auf seinem Album Saxophone Colossus. Die Platte wurde am 22. Juni 1956 in New York eingespielt. Max Roach war der Schlagzeuger, Doug Watkins spielte Kontrabass und Tommy Flanagan Klavier. Hier ist ein Song von Gary Goffin und Carol King im karibischen Gewand. Take a Giant Step. Loving loss and sorrows turn your heart to frost. Oh baby, I met your heart again. Remember the feeling as a child when you woke up in morning smile. Oh baby, it's time you felt that way again. There is just no percentage in memory in the past. Time you learn to live again and love and laugh. Come with me, leave your yesterdays behind and take a giant step outside the mind. You stare at me with disbelief. See, for you there's no relief. Baby, baby, baby, baby, I swear I'll prove you wrong. In your lonely room, just looking back inside the globe. Oh baby, honey, that's not where you belong. Come with me, I'ma take you where taste of life is green. Every day hold a mother that's got to be seen, baby. Oh, come with me, leave your yesterdays behind and take a giant step outside your ground. Thank you. just no percentage in. Remember in the band. Time you learn to live again and love it now. Oh, come with me, leave just a days behind. And take a giant step outside your mind. Mal und die International Rhythm Band mit einem Song von Carole King und Gary Goffin, Take a Giant Step. Taj Mahal hat diesen Song im Laufe seiner Karriere des Öfteren aufgenommen. Diese Live-Fassung schimmert besonders schön dank der Steel Drums aus Trinidad. Zum Ende der ersten Stunde mit Musik aus der Karibik ein Song, der dank einer Disco-Version in den 70er Jahren ein Millionenseller wurde. 1968 hatten The Melodians in Jamaika schon einen Hit damit gehabt. Diese Version hier entstand in den 90er Jahren im Hof einer Villa in den Bergen über Oco Rios im Norden Jamaikas. Der Villenbesitzer kannte die Musiker schon seit über 20 Jahren, hatte immer wieder mit ihnen gejammt und Ende 1997 erschien dann schließlich eine CD mit Aufnahmen von einer nächtlichen Session. Der Villenbesitzer wurde von den gläubigen Rastas als Albino der Gruppe akzeptiert. Wingless Angels wurden sie getauft. Hier sind die Wingless Angels inklusive Keith Richards mit Rivers of Babylon. Thank you.